Erster danach wählte der Herr 70 weitere Leute aus. Er sandte sie zu zweit in alle Städte und Orte. Er wollte selbst dorthin gehen. Zweiter, er sagte zu ihnen, es gibt viel zu tun. Aber es gibt nur wenige Arbeiter. Bittet den Herrn, dass er mehr Arbeiter für seine Arbeit schickt. Dritter, geht. Ich sende euch. Ihr seid wie Lämmer unter Wölfen. Vierter, nehmt keinen Beutel, keine Tasche und keine Schuhe mit. Grüßt unterwegs niemanden. Fünfter, wenn ihr in ein Haus kommt, sagt zuerst, Friede sei mit diesem Haus. Sechster, wenn dort ein Mensch ist, der Frieden liebt, bleibt euer Friede bei ihm. Wenn nicht, kommt euer Friede zu euch zurück. Siebter, bleibt in diesem Haus. Esst und trinkt, was sie euch geben. Ein Arbeiter verdient seinen Lohn. Geht nicht von einem Haus zum anderen. Achter, wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, esst, was man euch vorsetzt. Neunter, heilt dort die Kranken. Sagt ihnen, Gottes Reich ist jetzt bei euch. Zehnter, wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch nicht aufnimmt, geht auf die Straßen. Sagt dann, elf. Wir schütteln den Staub eurer Stadt von unseren Füßen ab. Wisst aber, Gottes Reich ist gekommen. Zwölfter, ich sage euch, es wird Sodom an diesem Tag besser gehen als dieser Stadt. Dreizehnter, wehe dir, Chorazin. Wehe dir, Bethsaida. Ihr habt Wunder gesehen. Wenn Tyrus und Sidon diese Wunder gesehen hätten, würden sie ihre Fehler bereuen. 14. Tyrus und Sidon wird es im Gericht besser gehen als euch. 15. Und du, Kapernaum, wurdest du nicht hochgelobt? Du wirst tief fallen. 16. Wer euch hört, der hört mich. Wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Wer mich ablehnt, der lehnt den ab, der mich gesandt hat. 17. Die 70 Jünger kamen froh zurück. Sie sagten, Herr, sogar die bösen Geister gehorchen uns in deinem Namen. 18. Er sagte zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. 19. Ich habe euch Macht gegeben. Ihr könnt auf Schlangen und Skorpione treten. Ihr habt Macht über die Kraft des Feindes. Nichts wird euch schaden. 20. Freut euch nicht, dass die Geister euch gehorchen. Freut euch lieber, dass eure Namen im Himmel stehen. 21. In diesem Moment freute sich Jesus durch den Heiligen Geist. Er sagte, Vater, Herr des Himmels und der Erde, ich danke dir. Du hast diese Dinge vor klugen Leuten versteckt. Du hast sie einfachen Leuten gezeigt. Ja, Vater, das war dein guter Wille. 22. Er wandte sich zu seinen Jüngern und sagte, mein Vater hat mir alles gegeben. Niemand weiß, wer der Sohn ist, außer der Vater. Niemand weiß, wer der Vater ist, außer der Sohn. Der Sohn kann es zeigen, wem er will. 23. Er wandte sich besonders zu den Jüngern und sagte, glücklich sind die Augen, die sehen, was ihr seht. 24. Ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht. Aber sie haben es nicht gesehen. Sie wollten hören, was ihr hört. Aber sie haben es nicht gehört. 25. Ein Lehrer des Gesetzes stand auf. Er wollte Jesus prüfen. Er sagte, Lehrer, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? 26. Jesus sagte zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du es? 27. Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Liebe ihn mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. 28. Jesus sagte zu ihm, du hast richtig geantwortet. Tu das, dann wirst du leben. 29. Der Mann wollte sich selbst rechtfertigen. Er fragte Jesus, wer ist mein Nächster? 30. Jesus antwortete, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Räuber überfielen ihn. Sie zogen ihm die Kleider aus und schlugen ihn. Sie ließen ihn halbtot liegen und gingen weg. 31. Ein Priester kam zufällig auf diesen Weg. Er sah den Mann, ging aber vorbei. 32. Auch ein Levit kam an diesen Ort. Er sah den Mann und ging vorbei. 33. Ein Samariter reiste auf diesem Weg. Er kam in die Nähe des Mannes. Er sah ihn und hatte Mitleid. 34. Er ging zu ihm. Er verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Er setzte ihn auf sein eigenes Tier. Er brachte ihn in ein Gasthaus und kümmerte sich um ihn. 35. Am nächsten Tag gab er dem Wirt 2 Münzen. Er sagte, kümmere dich um ihn. Was du mehr ausgibst, bezahle ich dir, wenn ich zurückkomme. 36. Wer von diesen 3 war der Nächste für den Mann, der überfallen wurde? 37. Der Lehrer sagte, der, der ihm geholfen hat. Jesus sagte zu ihm, geh und tu dasselbe. 38. Als sie weiterreisten, kam Jesus in ein Dorf. Eine Frau namens Martha nahm ihn in ihr Haus auf. 39. Martha hatte eine Schwester namens Maria. Maria setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seine Worte. 40. Martha war sehr beschäftigt mit der Bewirtung. Sie kam zu Jesus und sagte, Herr, ist es dir egal? Meine Schwester lässt mich allein arbeiten. Sag ihr, sie soll mir helfen. 41. Der Herr antwortete ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorgen um viele Dinge. 42. Nur wenig ist nötig, oder nur eines. Maria hat das Gute gewählt. Das wird ihr nicht weggenommen.